Crowdfunding und ICOs, Funding-Plattformen, Private-Equity-Beteiligungen etc. Problembeschreibung. Firmen brauchen immer Kapital. Wenn ein Unternehmen noch jung ist, ist dies ganz besonders wichtig. Aber gerade dann ist es auch besonders schwierig aufzutreiben. Hier geht es besonders um Fragen der Transparenz, des Vertrauens und der klaren Regeln. Wie können potenzielle Investoren zum Beispiel die Verwendung der investierten Gelder nachvollziehen? Lösungserklärung. Dezentrales Fundraising über eine Blockchain kann hier Abhilfe schaffen. Durch die Blockchain ist für jeden Investor transparent, was mit dem investierten Geld passiert. Das betreffende Unternehmen kann einen eigenen Token ausgeben, der entweder als Utility Token im Projekt etwas bezweckt oder als Security Token finanzielle Vorteile verspricht. Diese sogenannten Initial Coin Offerings, ICOs oder Token Sales erfreuen sich seit 2014 einer großen Beliebtheit. Die firmeneigenen Token werden als Smart Contract an den Tausch einer anderen Kryptowährung gekoppelt. Und so erhält ein Unternehmen, zum Beispiel Bitcoin, im Gegenzug für den eigenen Token. Auch meine eigene Firma 10x hat 2017 durch einen der größten Token Sales überhaupt mit knapp 80 Millionen US-Dollar eine beachtliche Summe als Finanzierung bekommen und den Pay-Token herausgegeben. Falls du dir den Pay-Token anschauen möchtest, dann geh auf coinmarketcap.com und suche nach 10x oder nach Pay. Gerade deshalb, weil ich diese Anwendung der Blockchain als Firmeninhaber selbst genutzt habe, sie aber auch immer wieder von anderen Unternehmen missbraucht sehe, bin ich gleichzeitig einer ihrer größten Fans, jedoch auch ein Kritiker dieser Anwendung. Herausforderungen. Rund um ICOs gibt es noch einige Herausforderungen. So stellt sich die Frage nach Regulierung. Braucht es Gesetze oder Regeln zum Schutz der Kunden? Oder sind keine notwendig? Derzeit gibt es zu viele Leute, die in Goldgräberstimmung ICOs für fadenscheinige Projekte nutzen, welche dann zugrunde gehen. Die Investoren stehen dann vor dem Nichts. Persönlich sehe ich jedoch Verbote im dezentralen Bereich nicht als zielführend an. Eine Meinung, die ich auch immer in den Arbeitsgruppen der Europäischen Union klar zum Ausdruck bringe. Vielmehr sollte es klare Aussagen der Regulatoren geben, was definitiv erlaubt ist. Am Ende dieses Buchs gibt es noch ein ganzes Kapitel dazu, wie du als Unternehmer ICOs für dich nutzen kannst. In meinem Buch Kryptowährungen einfach erklärt gibt es zudem einige detaillierte Pros und Kontras von ICOs. Alternativmöglichkeiten. Investitionsrunden könnten weiterhin zentral organisiert bleiben. Ob sich ICOs bzw. dezentrales Funding also schlussendlich durchsetzen werden, bleibt abzuwarten. Ein paar Praxisbeispiele. Theoretische Felder für Crowdfunding gibt es jedoch genügend. Einerseits als Funding für Startups im Rahmen von ICOs. Andererseits könnte dies im fortgeschrittenen Rahmen auch IPOs, also Initial Public Offerings, bei Aktiengesellschaften ersetzen. Um zum Beispiel eine IPO durchzuführen, braucht man als Firma Millionen. Wir bei 10x haben bei der ICO lediglich ein paar tausend Euro gebraucht. So wäre eine ICO eine attraktive Alternative auch für größere Firmen. Peer-to-Peer-Lending-Plattformen wie Bondora sollten sich dezentrale Möglichkeiten ebenfalls ansehen, denn die Kosten könnten hier deutlich geringer sein als bei den derzeitigen zentral organisierten Möglichkeiten. Ob und wie dies Investmentsfonds in Zukunft beeinflussen wird, bleibt jedoch abzuwarten. Denn auch wenn sich ICOs durchsetzen könnten, heißt dies noch lange nicht, dass Venture Capital Funds verschwinden werden. Es bedeutet lediglich, dass diese sich anpassen werden müssen.